Ich lese einen Ausschnitt aus der Beschreibung einer Demonstration, die in, ja, wir kennen das inzwischen alle, die darin mündet, dass nicht nur Scheiben zerschlagen werden, sondern auch einiges andere. Und die Situation eines Einzelnen, Giovanni G., in dieser Demonstration und dazwischen eine Beschreibung einer sexuellen Vorgangs, die ich sehr schön finde, und dann der Tod des Helden. Es ist vielleicht schwer, ohne den Roman zu kennen, das einzuordnen, aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, das so als einzelnen Text zu lesen. G. ging ein Stück hinter den Anführern in der Mitte des großen Stroms. Obwohl er seine Jacke ausgezogen hatte und in Hemdsärmeln lief, machte ihn die Art seiner Kleidung doch verdächtig. Der Mann, mit dem Nuscha auf der Straße gesprochen hatte, lief immer noch ein paar Schritte hinter ihm her. Jedes Mal, wenn jemand G. anzureden versuchte, intervenierte er. Weil er dabei Slowenisch sprach, konnte G. allerdings nicht verstehen, was er sagte. Jedenfalls schien der Fragende beruhigt zu sein und stellte keine weiteren Fragen. G. gewann den Eindruck, er könne dem Mann, der hinter ihm ging, alle Entscheidungen überlassen. Als die Menge nach Nordwesten in Richtung auf die Börse und den italienischen Teil der Stadt weiterzog, das Ganze spielt in Triest, begann sich ihr Charakter zu ändern. Der Gegensatz zwischen ihrer Zerlumptheit und den wohlgeordneten Straßen, durch die sie zog, wurde schärfer. Noch beim Arsenal hatte sie wie eine Menge von unterbezahlten oder beschäftigungslosen Arbeitern gewirkt. Jetzt dagegen sah sie wie eine Armee von Bettlern aus. Ein Mann, der sich in der Nähe von G. befand, warf einen Stein, den er schon in der Hand getragen haben musste, als sie loszogen, in das Schaufenster eines Lebensmittelladens. Das Glas zersplitterte. Einige Männer fingen an, den Rest des Glases mit den Händen herauszubrechen, die sie als Schutz vor Verletzung mit ihren Overalls oder ihren Hemden umwickelt hatten. Als sie an die Käseleibe und die Würste kamen, rissen sie diese heraus und schleuderten sie hinter sich in die Menge. Eine Patrouille der österreichischen Polizei kam in der Nähe vorbei, ignorierte aber den Vorfall. Der in Schrecken versetzte Ladeninhaber begann, die ihm gehörenden Weinflaschen eine nach der anderen den nächsten Fäusten hinauszureichen, die ihm entgegengestreckt wurden. Es ist ein guter Wein, wiederholte er immer wieder, als würde er noch immer verkaufen. Der Druck, der aus dem Hintergrund der Menge kam, zwang sie dazu, das Lebensmittelgeschäft liegen zu lassen und weiterzuziehen. Der Vorfall hatte ihnen allerdings das Bewusstsein gegeben, vorübergehend von dem Zwang befreit zu sein, die Gesetze einhalten zu müssen. Als sie eine Reihe gut angezogener Leute sahen, riefen sie drohend: Nieder mit Italien. Manchmal auch: Die reichen Diebe. Die Straßen leerten sich. Und dadurch änderte sich der Charakter der Menge abermals. In ihrem eigenen Teil der Stadt hatte sie ein Spektakel dargestellt, das immer mehr Leute anzog. Hier brachte sie dagegen alles ins Unentschiedene. Hier konnte es nicht dazu kommen, wie in Mailand im Jahre 1898, dass die Menge die Herrschaft in der Stadt übernahm. Sie hatte auch keinerlei Absicht, ihre eigene Kontrolle oder Ordnung aufzubauen. Sie wollte nur die verödeten Straßen und Piazzas in Besitz nehmen, auf denen alles Mögliche ohne Ordnung eintreten konnte. Der Mann hinter G. fasste ihn auf die Schulter und reichte ihm die offene Weinflasche weiter, damit er daraus trinken konnte. G. trank, verschüttete ein paar Tropfen dabei auf sein Hemd. Wenngleich die Vorwärtsbewegung der Menge auch willkürlich und ungleichmäßig war, hatte er doch das Gefühl, von ihr geradezu zeremoniell getragen zu werden. fast wie eine Leiche in einem Sarg. Er sah zu den Gebäuden auf, zwischen denen sie entlang kamen. Stumm und geduldig trug eine Säulenfigur nach der anderen das Gewicht der Ziergiebel, die als Zeugnis für die Kultur derer errichtet worden waren, die hinter den Türen und Fenstern dieser Häuser lebten. Sexuelle Handlungen haben wie Träume keine äußere Erscheinung. Sie werden völlig umgestülpt erlebt. Ihr Gehalt steht an erster Stelle. Das, was gewöhnlich sichtbar ist, wird zu einem unsichtbaren Kern. In einem der Zimmer dort oben hatte Louise auf dem Rücken gelegen. Er hatte die Arme um ihre Knie geschlungen und seine Zunge in ihre Scheide geschoben. Er erinnerte sich jedoch nur noch an den Geschmack des Weines, den er unmittelbar vorher getrunken hatte. Langsam ging ein Zittern wie eine Welle von einem ihrer Schenkel auf den anderen über. Es drehte sich, floss zurück und kehrte um. Ein Sandkorn wurde durch diese Bewegung erst in der einen Richtung und dann in der anderen bewegt. Aus dem Sandkorn und der Wärme ihrer Beine entstand das Ohr eines Hundes, ein spitzes Hundeohr. Das Fell seiner Außenseite war noch weicher und glatter als ihre Haut. Seine Innenseite war von transparentem Rosa. Aus dem Ohr entstand ein Krug Milch. Unter der Oberfläche der Milch, unsichtbar unter ihrer Weiße, standen die Zweige eines Gehölzes, winterliche Bäume oder Blätter. Der Krug goss ihr seine Milch über den Schoß. An manchen Stellen sammelte sich die Milch in weißen Pfützen. Von anderen liefen weiße Tropfen herunter und Milchtropfen hingen wie weiße Beeren in ihrem Haar. Er konnte die Zweige der winterlichen Bäume in den Spuren erkennen, die von der Milch hinterlassen worden waren. Kleiner Druckfehler waren, ja. Der Mann mit der Glocke fing wieder an, sie zu läuten. Seht euch ihre Häuser an, weiter, weiter. Ohne sein Zutun, aber ruhig, steigen diese Worte, geh in die Kehle. Sie waren für ihn genauso überraschend, wie sie für jene, die ihn umgaben, unbegreiflich waren. Weiter, weiter. Er ging mit zurückgelegtem Kopf und starrte zum blauen Himmel empor. Die Menge bog in die Piazza San Giovanni ein und füllte schnell den ganzen Platz. In der Mitte des Platzes stand das Denkmal eines sehr großen Mannes, der im Schatten von Bäumen bequem auf seinem Stuhl saß. Auf dem Sockel stand Verdi. Diese Buchstaben bildeten natürlich den Namen des Mannes, der Rigoletto komponiert hatte. Doch in Triest interpretierte man sie auch als Abkürzung für Vittorio Emanuele Re d'Italia. Zwei Männer waren der Statue auf den Schoß gestiegen und schlugen mit Eisenstangen auf ihren Kopf ein. Man konnte den Stoß sehen, den jeder Schlag zugleich auf Oberarme und Schultern ausübte. Frauen liefen von Tür zu Tür rund um die Piazza, um irgendwo noch Einlass in eines der Gebäude zu finden. Doch alle waren zugeschlossen oder anders versperrt. Hin und wieder sah ein erschrecktes Gesicht, halb hinter einem Rollladen verborgen, auf die mit Itierpisti gefüllte Piazza hinunter. Junge Leute kletterten auf die Bäume. Plötzlich hörte man das Geräusch von eingeschlagenem Glas. Das wirkte wie ein vorbereitetes Signal. Jeder, der an der Außenseite der Piazza stand, stürzte dahin, wo er nur auf die Schnelle ein noch nicht eingeschlagenes Fenster finden konnte. Hinter diesen Fenstern befand sich das Eigentum derer, die ihren Nutzen aus der Existenz von Triest zogen. Dagegen hassten diejenigen, die auf Verdis steinernen Kopf einschlugen, und die Fensterscheiben zwischen den Säulenfiguren zerbrachen die Existenz dieser Stadt und hatten sich aufgemacht, Rache zu nehmen für die erzwungene Gegenwart in ihren Mauern. Verdeckt und so heimlich wie möglich, ohne jedes vermeidbare Risiko für sich selbst, wollten sie ein Stück Rache nehmen für all das, was sie erlebt hatten, seit die Armut sie oder ihre Väter dazu gezwungen hatte, ihre Heimatdörfer zu verlassen und sich am Rande der Stadt niederzulassen. Die Administration der Stadt war österreichisch, doch ihr Wesen war italienisch. Daher auch die Namen ihrer Straßen und Piazzas, daher auch die Sprache, in der ihre erbarmungslose Wirtschaft geführt wurde. Wenige in der Menge verfügten über irgendeine politische Theorie. Aber alle von ihnen kannten eine Sache, der die Professoren und Studenten des Gymnasiums weitgehend unwissend gegenüberstanden. Sie wussten, dass all das, was in ihren Dörfern geschehen war, einen integren Teil dessen darstellte, was ihnen begegnet war, als sie in Triest ankamen und was ihnen seitdem täglich geschehen war. Diese Einheit bildete eine historische Gegebenheit. Es ist möglich, diese Einheit theoretisch zu erfassen und zu definieren. Aber für jeden von ihnen wurde sie durch die lebenslange Einheit dessen definiert, was sie zu leiden hatten. Er stand an einem Rollladen und konnte durch die Schlitze die ersten Männer das Gebäude erreichen sehen. Man hörte dumpfe Schläge und das Geräusch von zersplitterndem Glas. Sie zerbrachen die Lampe, die außen am Eingang hing. Er konnte andere, die Eingangsstufen zur Druckerei hinauflaufen, hören. Plötzlich legte er den Telefonhörer hin und drückte seine Nase gegen die Fensterscheibe, um sich dessen sicher zu sein, was er entdeckt hatte. Er sah nämlich G. inmitten einer kleinen Gruppe von Männern, der auf die Fenster des zweiten Stockwerkes zeigte und mit den Händen explosive Gesten machte. Raffaeles ursprüngliche Überraschung machte einer sonderbaren Befriedigung Platz. In der bedrohlichen und unerwarteten Situation hatte er eine Bestätigung gefunden, eine Sicherheit, die seinen Scharfsinn bestätigte. Er konnte sie die Möbel im Erdgeschoss aufbrechen hören. G. war also nicht nur österreichischer Agent, sagte sich Raffaele. Er war einer der Männer, deren sich die Österreicher zur Aufhetzung der Slawen bedienten. Jetzt war es offenkundig, warum die Österreicher sein ungewöhnliches Verhalten auf dem Roten Kreuzball hingenommen hatten. Alles, was in Bezug auf ihn geheimnisvoll gewesen war, wurde jetzt schlagartig ganz klar. Mit dieser Sicherheit der Interpretation kam ihm eine gleiche Sicherheit des Entschlusses. Es bestand keine Notwendigkeit, erst noch jemand zu Rate zu ziehen. Denen, die ihm beim Telefonieren zusahen, sagte er, sie müssten das Gebäude aufgeben. Aber vergewissern Sie sich, dass auch jeder wirklich geht, nahm einen Revolver aus seinem Schreibtisch und gab ihn dem Mann, der ihm gegenüberstand. Mit G. würde er jetzt ein Ende machen. Das Telefon schwieg immer noch. Gewaltsam rüttelte er an der Gabel der Ohrmuschel auf und ab. Als sich das Amt meldete, verlangte er eine andere Nummer. »Ich brauche euch alle sofort in der Galleria di Montuzza«, sagte er. »Ich warte dort auf euch.« Dann versuchte er abermals, die Polizeizentrale zu erreichen. Er ließ sich mit Major Lonneck verbinden und forderte sofortigen Schutz für das Gebäude der Piccolo-Zeitung. Major Lonneck versuchte offensichtlich, Zeit zu gewinnen. »Ich bin weder aufgeregt noch hysterisch«, schrie ihn Raffaele an. »Schließlich ist es eine Frage der öffentlichen Ordnung.« Ich überschlage ein paar Abschnitte. G. schlenderte über die Piazza San Giovanni zurück. Vor ihm ging eine Frau, von der er glaubte, er habe sie schon einmal gesehen. Sie war irgendwie in ähnlicher Weise wie Nuscha gekleidet, war allerdings kleiner. Er hielt in seinem Gang inne. Weiter, sagte er laut, noch weiter. Der Mann im weißen Hemd, dem sie folgten, zeigte ausgeprägte Eigenheiten beim Gehen. Er zog seine Schultern und seinen Kopf nach vorn, so dass er die ruckweise vorstoßende Gangart eines Stieres hatte. Plötzlich blieb er dann stehen und sagte etwas laut vor sich hin. Es fiel ihnen nicht schwer, daran zu glauben, dass er ein Verräter war. G. ging weiter. Das Flair vager Vertrautheit, das diese Frau ausstrahlte, erhöhte sein Interesse für sie. Er sah, dass sich sein vergangenes Ich beeilte, um zwischen ihnen beiden zu ihr aufzuschließen. Er würde ihr Gesicht zur Kenntnis nehmen und mit ihr sprechen. Er sah, dass ihr Interesse von seinem vergangenen Ich geweckt wurde. Er hätte seinen Schritt beschleunigen müssen, um zu entdecken, wer sie war. Doch das tat er nicht. Was es auch immer war, was ihn von seinem vergangenen Ich trennte, es war nur etwas ganz Geringes, nicht mehr als eine plötzliche Laune. Vielleicht nicht mehr als die Wärme, die er sich noch immer auf seinem Körper wie vor dem Feuer in der Druckerei zu fühlen einbildete. Wenn G. mit den vier Männern gekämpft hätte, als sie an ihn herantraten, würden möglicherweise mehrere Seiten für die Beschreibung dieses Kampfes gebraucht. Aber er kämpfte nicht. Wenn er sich ihnen andererseits ohne jeden Widerstand ergeben hätte, würden möglicherweise mehrere Seiten für die Beschreibung seiner Todesbereitschaft gebraucht. Aber er ergab sich nicht ohne Widerstand. Was geschah, kann schnell erzählt werden, und den Rest wird zumindest mein Schweigen vermitteln. Sie zwangen ihn, die Piazza zu verlassen und hinter der Kirche von San Antonio entlang zu gehen. Auf diesem Weg konnte er einen kurzen Blick auf das Gesicht der Frau werfen, die ihm bekannt vorgekommen war. Es war diejenige, von der er an diesem Morgen auf der Piazza Pontalozzo die Kirschen gekauft hatte. Zwei der Männer drückten seine Arme zwangsweise gegen seine Seiten wie die Arme eines Fötus, die sich noch nicht vom Rumpf getrennt haben. Sie gingen am Kanal hinunter zur Mole. Dann wandten sie sich nach rechts in Richtung auf den Bahnhof zu. Die Meeresseite lag einsam da. Von Zeit zu Zeit versuchte G., die Arme frei zu bekommen. Doch das gelang ihm nicht. Sie brachten ihn an den Rand des Wassers. Ich glaube nicht, dass er bis zu diesem Augenblick die genauen Begleitumstände seines Todes voraussah. Gewisse Zweifel oder Hoffnungen müssen ihm verblieben sein. Vielleicht ist der Tod, wenn er auf einen zukommt, immer eine sich auftürmende Überraschung, die sich selbst bis zu dem Augenblick verblüfft, da alle Bezüge und damit jede Selbstachtung verschwinden. Sie schlugen ihn auf den Rücken. Er keuchte. Der Geschmack von Milch ist die Wolke des Unwissens. Sie stützten ihn, zogen ihn ein paar Zentimeter nach vorne und ließen ihn dann mit den Füßen zuerst in das salzige Wasser fallen. Die Sonne steht niedrig am Himmel und das Meer ist ruhig. Wie ein Spiegel, sagt man. Nur, das stimmt nicht. Die Wellen, die kaum Wellen sind, sie kommen und gehen in verschiedenen Richtungen und ihr Steigen und Fallen ist kaum wahrnehmbar, bestehen aus unzähligen winzigen Flächen, die in ganz unterschiedlichen Winkeln zueinander stehen. Diejenigen dieser Flächen, die einem das Sonnenlicht direkt ins Auge zurückwerfen, blitzen in dem Augenblick mit weißem Licht auf, da sich ihr Winkel sich selbst und der Sonne gegenüber verschiebt und sie mit dem schwärzlichen Blau des Restes des Meeres wieder verschmelzen. Jedes Mal hält das Licht nicht länger an, als ein Funke glänzt, der aus einem Feuer schießt. Doch wenn das Meer in Richtung auf die Sonne in den Hintergrund tritt, vervielfacht sich die Zahl der funkelnden Flächen, bis das Meer wirklich einem silbernen Spiegel zu gleichen scheint. Doch im Gegensatz zu einem Spiegel bleibt es nicht ruhig. Seine kornförmige Oberfläche ist in ständiger Bewegung. Je weiter entfernt die abprallenden Körner sind, deren Masse silbrig wirkt, während eine sichtbare, ausgeprägte Minorität dunkelbleierne Farbe annimmt, umso größer ist ihre scheinbare Geschwindigkeit. Unaufhörlich sich in Richtung auf die Sonne zurückziehend, geschieht die Übertragung der Reflexion immer schneller. Eine Begrenzung wird vom Meer weder benötigt noch anerkannt. Der Horizont ist nur wie die gerade Bodenkante eines Vorhanges, der willkürlich plötzlich am Ende einer Vorstellung herabgelassen wird.